Deutschlandfunk. Das Feature. Der alte Hafen von Reykjavik. Ein idealer Ausgangspunkt für Ihren Kurzurlaub in Island. Schlendern Sie am Kai entlang, durch malerische Gassen und vorbei an restaurierten Fischerhütten, die heute Galerien, Cafés und Tourenveranstalter beherbergen. Was ist das? Wir haben selber Leute gekommen an Bord. Ja. Wir sollen uns die Leute hier hin. We are walking deeper and deeper into the ship, taller ship. It's there unloading right now. Wir gehen jetzt ganz runter in den Trawler, den sie gerade ausladen. The mackerel is new. It's because the sea is warmer. Als ich hier vor 10 Jahren noch gelebt habe, haben sie nicht so viel Makrele gefangen. Die ist neu, weil das Meer wärmer geworden ist. Also für mich ist das auch was Exotisches. Die Leute hier probieren gerade, wie man Makrele zubereitet. Sie gehört nicht zur traditionellen isländischen Küche. Aber die Zeiten ändern sich. Hulda und die Hafenarbeiter. Gentrifizierung auf Isländisch. Ein Feature von Wiebke Koenicke. Minus 30. When is it running? Well, it's not running now, so. Da drin sind minus 30 Grad. Sie können da runtergehen. Kein Problem. Gauki ist unten. Er fragt, warum wir nicht runterkommen. Working my ass off? What do you mean? We started yesterday morning up there. Been digging down these. Hier arbeitest du dir den Arsch ab. Wir haben gestern früh angefangen. Es war so hoch gestapelt. Wir arbeiten uns immer weiter nach unten vor. Es sind nur 2 oder 3 Nummern, also muss man wenigstens nicht so viel sortieren. Aber manchmal ist es einfach zu viel. Ich meine, wir arbeiten 18 Stunden, jeden Tag in der Woche. It's too much for my small dog at home, home alone. I don't think it's that well paid. Es ist zu viel für meinen kleinen Hund zu Hause. Er ist ganz alleine. Ich finde nicht, dass es so gut bezahlt ist, verglichen damit, wie viel wir arbeiten. My name is Hulda Rós Gunnarsdóttir. I'm a contemporary artist and a filmmaker. Ich bin Künstlerin und mache Filme. Ich lebe seit 2009 in Berlin. Aber ich reise so oft wie möglich nach Reykjavik, die Stadt, in der ich geboren bin. Mein Vater war Fischer. Since 2010 I've been working on an art project in the Reykjavik Harbor. 2010 habe ich angefangen, mich mit dem Hafen zu beschäftigen. Ich habe einen Film über die Hafenarbeiter gedreht. Keep Frozen heißt er. Er zeigt, wie sie die eiskalten Froster der Fischtrawler ausladen. 25.000 Kisten, jeweils 25 Kilo. 25.000 Boxes that each weigh 25 Kilos. And I'm filming the man as one synchronized machine because they get paid how fast they are. Weil sie nach Leistung bezahlt werden, haben die Arbeiter ein System entwickelt, wie sie die Kisten am effektivsten aus dem Schiff entladen. Wie Maschinen. Als ich anfing, mich für den Hafen zu interessieren, ist mir, wie den meisten, zuerst die Architektur aufgefallen und der tolle Blick auf die Berge. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, wie viel Arbeit dort stattfindet. Ganz früh morgens, quasi unsichtbar. It happens out of sight. And it's very invisible. Wenn es um Fischerei und den Hafen geht, reden die Journalisten oft nur mit Managern und Marketingleuten. Die Hafenarbeiter werden selten gehört. Ihre Arbeit wird manchmal sogar abfällig behandelt. It's even scorned. So I wanted to give this man a voice. Ich möchte diesen Menschen eine Stimme geben und zeigen, was meiner Meinung nach die eigentliche Ästhetik des Hafens ausmacht. Das Ein- und Ausladen. Das, was die Hafenarbeiter Tag ein, Tag aus tun. My name is Sigurdur Árnason and I just turned 40. Ich heiße Sigurdur. Alle nennen mich Gauki. Like loosely, sometimes they call me, sometimes they don't. And I got to experience that. Ich bin gerade 40 geworden. Vor 10 Jahren habe ich hier angefangen. Erst ab und zu, mal brauchten sie mich, mal nicht. First of all, it's not the job I was. Ich weiß, wie das ist, wenn man dich rumschubst. Ich wollte immer aufhören, bevor ich 40 werde. Ich wollte das hier nie machen. Es macht dich total kaputt. Ich war zweimal an der Uni. Erst 2 Jahre Computerwissenschaften, dann habe ich hingeschmissen und bin ein paar Jahre zur See gefahren. Die Uni hat geschrieben, ich soll noch mal anfangen. Ich habe es versucht, bin wieder untergegangen. Dann habe ich diese Firma hier gefunden. My name is Valgerður Einarsdóttir. And sometimes I'm called Vala. Manchmal werde ich Vala genannt. Viele haben mir gesagt, ich soll diesen Job nicht annehmen. Es ist ein harter, schwieriger Job, der sehr gefährlich sein kann. Meine Eltern waren schockiert. Sie wollten nicht, dass ich mich kaputt mache. Und sie denken, dass der Job nicht gut genug für mich ist, weil ich ja eine Weile studiert habe. Aber ich war total aufgeregt. Hello, my name is David Pogl Svarsson. I am Icelandic. Ich heiße David. Ich bin Isländer und habe mit 13 Jahren angefangen, im Hafen zu arbeiten. Since I was 13. Der Kontrast vom malerischen alten Hafen zum modernen neuen Sunderhöfen ist beachtlich. Wenn Sie noch ein Stück weiterlaufen, kommen Sie zum ultramodernen Konzerthaus Harper, einem architektonischen Leckerbissen. I mean, Harper, the concert house, is the most prominent building at the Harper. Harper, das große Konzerthaus, ist das auffälligste Haus am Hafen. Ich glaube, die Stadt Reykjavik wollte so etwas wie die Oper in Sydney. Das Konzerthaus ist das Erste, was die Touristen auf den Kreuzfahrtschiffen sehen, wenn sie nach Reykjavik reinfahren. Direkt daneben ist eine riesige Baustelle für ein Kongressgebäude. It used to be the site where the unloading took place. Bis vor kurzem wurden da noch die Fischtrawler entladen. Aber die wurden in die hinterste Ecke des Hafens verbannt. Bald müssen sie wahrscheinlich ganz weg. Unfortunately, it's not going to last long. I think they will also be kicked out of there. Auf der linken Seite sieht man noch einen Teil der Werft. Sie wird tatsächlich noch für Schiffsreparatur genutzt. Aber die Hälfte ist schon abgerissen. But it's nice to have the shipyard still in downtown. It's used for maintenance. Dort bauen sie Luxus-Apartments für Leute, die auf Industrieästhetik stehen. Und das Iceland Air Hotel ist ins Verwaltungsgebäude gezogen. Von ihren Balkons herab können die Gäste den Werftarbeitern zugucken. Und direkt gegenüber sehen sie die Ausflugsboote, die raus zu den Walen und Papageienvögeln fahren. Und etliche Restaurants, Tapas, Sushi, Hamburger. Wo früher ein Fischgeschäft war, ist jetzt der hipste Hummersuppenstand. Tapas und Sushi und Hamburger-Places. Und used to be a fish und natürlich die Boote für den Walfang. Die Walfänger und die Walbeobachtungsboote stehen direkt nebeneinander. Die einen sind schwarz, die anderen bunt. The whale hunting ships are painted in black. like my mom said, going whaleboat seeing is not something that you would do as an Icelandic person. Meine Mutter sagt immer, dass man als Isländer niemals auf die Idee gekommen wäre, auf Walbeobachtung zu gehen. Das kam erst mit den Touristen. Klar, wenn du in Ländern lebst, in denen Wale nur in Kinderbüchern vorkommen, dann werden sie Teil deiner Fantasie. Du musst etwas exotisch finden. Nur dann verspürst du diesen Drang, es in echt anschauen zu wollen. Wenn du dort lebst, wo diese Tiere herkommen, hast du einfach nicht das Bedürfnis, sie ständig zu suchen und anzuschauen. Stell dir vor, du bist ein Wal und ständig sind vier Boote um dich herum und Massen von Menschen schauen dich an. Naturfreunde können bei einer der Beobachtungsexkursionen, die am Hafen starten, mit Walen und Papageientauchern auf Tuchfühlung gehen. Beachten Sie jedoch, dass das Meer sehr stürmisch sein kann. An der Bar bekommen Sie Tabletten gegen Seekrankheit umsonst. Nehmen Sie sie früh genug. Es kann eine Stunde dauern, bis sie wirken. Außerdem haben wir heiße und kalte Getränke im Angebot. Dazu Snacks, Schokolade, Chips und unser Spezialgetränk, der Whale Punch. Heiße Schokolade mit einem Schuss Rum. Der wärmt Sie garantiert auf. Glauben Sie mir, so etwas sieht man garantiert nicht auf jeder Tour. Ein Buckelwal auf 12 Uhr. Sehen Sie die Fontäne? Das passiert, wenn das Tier atmet. You can hear it breathing. Und da noch ein Zwergwal auf 1 Uhr. Oh. I mean, I come from a culture where hunting animals is considered a respectful thing to do, more respectful than buying your meat in the supermarket and ignoring how it is hunted, that it used to be an animal. Ich komme aus einer Kultur, in der die Waljagd als etwas Normales gilt. Etwas Respektvolleres, als wenn man das Fleisch im Supermarkt kauft und ignoriert, dass auch dieses Tier gejagt wurde und man nur das Steak isst und alles andere vergammeln lässt. I think it caters a lot to people's needs for. Deswegen fällt es mir schwer, mich an dieser Anti-Walfang-Diskussion zu beteiligen. Warum ist das Leben eines Wals wichtiger als das eines Schafs? Solche Fragen finde ich interessant und nicht, ob ich für oder gegen das Jagen von Walen bin. Every box has a four-letter number. The first two numbers are what kind of fish it is, and the second two numbers are for what size it is. Auf jeder Kiste stehen vier Nummern. Die ersten beiden zeigen die Sorte an, die letzten beiden die Größe. 4518 ist ein kleinerer Fisch als 4517, und 45 bedeutet roter Fisch. Roter Fisch ist am leichtesten, Kabeljau am schwersten. You can't take this, so they have to freeze it whole in the box. Roten Fisch kann man nicht filetieren, deswegen wird er im Ganzen verpackt. Aber Heilbutt und Kabeljau kann man filetieren. Also passt viel davon in eine Kiste. Kisten mit Kabeljau wiegen 30 bis 32 Kilo, die mit rotem Fisch 15 bis 20 Kilo. Really? Wears you out. Das macht dich fertig. Like yesterday, 16 hours. It was not 16 hours of the boxes all the time. 16 Stunden lang Kisten ein- und ausladen, das macht dich fertig. The horriblest of all was cleaning containers, I think. That was in winter. Aber das Allerschlimmste, was ich je machen musste, die großen Container sauber machen im Winter. When it's rainy or snowy or. Das kann schon ziemlich hart sein, wenn es regnet oder schneit oder irgendwas dazwischen. Das ist das Schlimmste, irgendwas dazwischen. Wenn man oben auf dem Dock ist und die Füße nass sind und man friert die ganze Zeit. In the summertime it gets way too hot. Und im Sommer wird es viel zu heiß, weil es so eine körperliche Arbeit ist. I don't think there's any glamour in it. Your eyes cold downstairs. Nichts daran ist glamourös. Hold on for Dir ist so kalt, aber du musst noch 2, 3 oder mehr Stunden weitermachen. Manche Leute sagen, es hält jung, wenn man im Froste arbeitet und keine Sonne abbekommt. Es ist eine Mischung aus schwierig und dass man stark sein muss. Oder jedenfalls denkt, dass man stark ist, so wie ich. Doch, ich bin ziemlich stark, weil ich Akkordeon gespielt habe und schon als ich klein war, musste ich es tragen. Manchmal ziemlich lange. Island wandelt sich. Vom Land der Seefahrer und Fischer zum Touristen-Hotspot. Die alten Fischfabriken und Lagerhallen im Hafen finden nach und nach eine neue Verwendung. Das Kunstmuseum ist einen Besuch wert. Als wir 1998 die erste Ausstellung hatten, war hier nichts los. Das Haus war leer und die Gegend drumherum auch. Wir haben viel über andere kulturelle Institutionen nachgedacht, die in leerstehende Lagerhallen gezogen sind. Wir haben viel über den Bilbao-Effekt gelesen. Ólöf Sigurðardóttir is the museum director of Reykjavík Art Museum. Ólöf Sigurðardóttir ist die Direktorin des Kunstmuseums in Reykjavík. It's the first building that changed. Es ist das erste Gebäude mit neuem Inhalt. Kultur statt Fischindustrie. Something else in fish industry. We wanted to be a part of reviving this area. In 2008 Das Museum sollte dazu beitragen, diese Gegend wiederzubeleben. 2008 gab es hier noch den alten Fischer, der Fisch und Fischsuppe verkauft hat. Er hatte Kultstatus. If you go to the area now where this guy was selling his fish, it's a completely different situation. Seitdem die Touristen da sind, hat sich alles verändert. All die kleinen garagenähnlichen Schuppen, in denen die Fischer ihre Netze repariert haben, sind jetzt Restaurants und Cafés. Und es gibt dieses Hotel über der Werft. All these buildings are now used for restaurants and shops and cafes. And I think that's maybe the biggest challenge for the port authority is to keep the. Die größte Herausforderung für die Hafenverwaltung ist es, den Hafen funktionsfähig zu halten und gleichzeitig Zugang für alle zu schaffen, die sich dort umschauen möchten. Enjoy the surroundings here. And of course, you know, people want to be where people are. Und weil Menschen immer andere Menschen anziehen, ist hier im Hafen immer etwas los. Vielleicht langsam zu viel. Mich stört es nicht. Maybe it's too much at the moment. I don't really know, but it doesn't bother me. You know, when you think about gentrification and you think about this building and you think about the. Dieses Gebäude ist ein perfektes Beispiel für Gentrifizierung. Aber man muss auch sehen, dass es als Museum von viel mehr Leuten betreten wird als damals, als es noch eine Lagerhalle war. For example, this building than used to be. People are really trying. Ich glaube, dass die Verantwortlichen sich hier sehr bemühen, den Hafen als solchen zu erhalten, die Fischindustrie hier zu behalten und kein Disney World daraus entstehen zu lassen. So, okay, so. Here we are at Grandi, which is the fish factory at the Reykjavík Harbor, and it's the biggest fish industry company in the country. Wir befinden uns jetzt bei Grandi. Das ist die Fischfabrik am Hafen von Reykjavík, die größte überhaupt in Island. Es ist eine Lebensmittelfabrik, deswegen gibt es viele Vorschriften. Wir müssen unseren Namen in eine Liste eintragen. Wir müssen ein Haarnetz aufsetzen, Kittel anziehen. Und es gibt einen Schutz für die Schuhe. Es ist schwierig, hier reinzukommen. Wir haben ziemliches Glück. Der Mann, der uns herumführt, isst gerade noch etwas. I worked in a fish factories, but not in Reykjavík, only in the villages and in Denmark. Ich habe auf dem Dorf in einer Fischfabrik gearbeitet, in Dänemark. Ziemlich anstrengender Job, immer kalt und man macht immer und immer wieder die gleichen Handgriffe. The same moments again and again. Now we're washing the hands. Jetzt desinfizieren wir unsere Hände, bevor wir reingehen. Disinfection on our hands before we can enter. We have our own ships, and here's one of them, Helga Maria. She came this morning, 6 o'clock. Wir haben unsere eigenen Schiffe, wie die Helga Maria. Die kam heute Morgen um 6 Uhr an und hatte ungefähr 50, 60 Tonnen Scholle, 50 Tonnen Rotfisch und auch noch Kabeljau geladen. Wir können 80, 90 Tonnen Fisch in einer Schicht verarbeiten, mindestens. 5 Tage, nachdem der Fisch gefangen wurde, soll er verarbeitet sein. Wenn der Fisch jünger als 3 Tage ist, müssen wir ihn noch in den Kühlern lassen, weil er noch durch den Prozess der Leichenstarre geht. Das heißt, er ist dann zu steif für die Maschine, also tatsächlich zu frisch, um ihn zu verarbeiten. This is the fish tops that my father produces. Das sind die Fischbottiche, die mein Vater herstellt. Because the noise in here is quite loud. We are actually doing an experiment with headphones from different buyers. Weil es hier am Fließband ziemlich laut ist, experimentieren wir gerade mit Kopfhörern verschiedener Hersteller. Die Frauen sollen weiterhin die Geräusche der Halle hören, aber gleichzeitig Radio oder Musik hören können. Denn wenn man hier 8, 10, 12 Stunden am Band arbeitet, wird es eintönig. Sie kommen aus Polen, Litauen, den Philippinen, Vietnam, aus 25 Ländern. Und eine kommt aus Island. Früher haben das Teenager und Frauen von hier gemacht. This is a new machine that actually the first machine produced in Iceland. It was made by Valka and it cuts the fish by using water. Das hier ist eine neue Maschine. Die erste, die in Island produziert wurde und die erste weltweit mit diesem Verfahren. Sie zerschneidet den Fisch mit Wasser. Mit einem Druck bis zu 3 bar schneidet es gerade durch den Fisch. Der Mensch an der Maschine legt den Fisch auf das Band. Dann macht die Maschine eine Röntgenaufnahme, findet den Knochen. Der Arbeiter justiert die Schneidemaschine und dann zerschneidet die Maschine das Fischfilet. When you have the cutting machine, you have less of work trimming afterwards, so you can actually have fewer people. Die Fischfabriken kaufen diese Maschine, weil sie in ihr die Zukunft sehen. Dieser Maschine muss man weniger Leute beschäftigen, die das Filet ordentlich zurechtschneiden, weil die Maschine so präzise ist. Immer weniger Leute sind bereit, in Fischfabriken zu arbeiten. Dem Mangel an Arbeitskräften begegnet man mit diesen Maschinen. Manchmal werden wir pro Stunde bezahlt und manchmal, wenn der Job erledigt ist. Wenn man also in einem guten Team ist, wo alle hart und schnell arbeiten, kann man früher aufhören. Growing up in the mentality that atmosphere where like everybody is working together. Ich bin groß geworden in einer Atmosphäre, wo alle zusammenarbeiten. Und wenn jemand nicht so hart arbeitet wie du, dann arbeitest du für sein Geld mit. Früher war es noch schlimmer. Wenn du nicht ordentlich arbeiten willst, hör gefälligst auf. Und wenn du dich nicht beeilst, dann schreie ich dich so oft an, bis ich dir am Ende sage, dass du nach Hause gehen sollst, weil hier alle gleich schnell arbeiten. Und wenn du nicht mithalten kannst, dann lass es. Es gibt einen harten Kern. Wir arbeiten seit langem zusammen. Die Neuen können nicht so gut und schnell arbeiten wie wir, ehrlich gesagt. Obwohl die Arbeit echt hirnlos ist, schaffen sie es nicht, im Flow zu bleiben. Und dann ist es kind of tests they put each other in, you know. Immer wieder stellen sie einander auf die Probe. Immer geht es darum, was für Kerle sie sind und dass nur echte Männer diese Arbeiten machen können. And back in the days, if you didn't do any physical work, you were not a real man, you know? Wir haben kein Militär. Also beweisen sich echte isländische Männer auf See und im Hafen. Quest or what you might call it, you know? This Taliban job is quite different though than a thing that most of the guys get to know ever. Mein Job als Vorarbeiter ist anders. Viele meiner Kollegen werden den niemals machen dürfen. Man muss viel mehr denken. Nach einer Schicht als Vorarbeiter, nachdem ich 30 Container kontrolliert habe, raucht mir der Kopf. Ich spiele Profi-Poker. Und nach solchen Tagen bin ich immer am besten. Weil mein Hirn auf Hochtouren läuft. Am alten Hafen vorbei verläuft der Skulpturen- und Küstenpfad, der sie an einem der meist fotografierten Kunstwerke Reykjaviks vorbeiführt, der Sonnenpfad, Solfa. Aber es gibt auch Unbekanntes zu entdecken. Schauen Sie hin, es lohnt sich. When Grandi, the fish factory, built their big fish factory, Reykjavik City was not so happy that. Als die Fischfabrik Granti ihre Hallen am Hafen bauen wollte, war die Stadtverwaltung nicht glücklich darüber, dass man von dem schicken Konzerthaus auf hässliche Fabrikhallen schaut. Also gab es einen Kompromiss. Die Fischfabrik schrieb einen Wettbewerb aus für ein Kunstwerk, das dann genau neben der Fabrikhalle stehen würde. Die Künstlerin Olo Norddal hat diesen Wettbewerb gewonnen. I just felt that we needed a little mountain there. And so I made this little mountain that is. Ich hatte das Gefühl, dass ein kleiner Berg gebraucht wird. Also habe ich dort einen grünen Hügel hingebaut. Not very natural though. And I sehr geometrisch, eine perfekte Halbkugel, die sehr unnatürlich aussieht. Ich habe das Kunstwerk den Leuten in der Fischfabrik gewidmet, diesem Mikrokosmos, in dem Menschen aus über 20 unterschiedlichen Ländern arbeiten und 17 Sprachen gesprochen werden. Ich wollte etwas kreieren, mit dem jeder etwas anfangen kann, egal woher er kommt. Auf einem spiralförmig angelegten Weg kann man auf die Spitze des Berges gehen und oben gibt es ein Holzhütchen, in dem Fisch zum Trocknen hängt und man beten kann. Ich wählte die Mountain, ich wählte die Spirale, ich wählte den Path. Von weitem sieht es also aus wie eine Brust mit Brustwarze. So ähnliche Gebilde kann man auch in der isländischen Landschaft sehen, also etwas, was jedem Isländer bekannt vorkommt. Darum geht es immer in meinen Arbeiten. Sie haben eine sehr feminine Form, sehen von weitem interessant aus, aber bieten nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn man näher kommt und sie besteigt. Allerdings, mein Kunstwerk ist in einem so schlechten Zustand, weil hier so viele Leute hinkommen. Als ich es gemacht habe, habe ich das niemals erwartet. So many people that come here and I never expected that when I designed the work. By the public, it's often referred to as the breast at the Harbour. Alle Leute hier nennen diese Skulptur den Busen des Hafens. Das ist wirklich etwas anderes als die rauen, kantigen Betongebäude, die man vielleicht männliche Ästhetik nennen kann. Diese weiche, grasbewachsene Halbkugel, die definitiv aussieht wie eine Brust. There's a building right next to where the Grandi Fish Factory is now. Neben der Fischfabrik steht noch ein Haus. It's called the Marshall House. I understand it's the only building in Reykjavik that was built from the with the Marshall money that we got from the States. Es ist von dem Geld gebaut, das wir von den Amerikanern bekommen haben. Most Marshall money of all countries in Europe. Island bekam mehr als die meisten europäischen Länder, weil die US-Armee hier noch bis vor kurzem stationiert war. Island war bis 1945 ein sehr unterentwickeltes Land. Das Geld aus dem Marshall-Plan hat die Gesellschaft total verändert. Es war die Grundlage der Konsumgesellschaft und einer Mittelklasse. Vor dem Krieg waren wir Bauern. Die Menschen waren an ihre Höfe gebunden. Die Fischerei hatte gerade erst begonnen. Ich glaube, die wenigsten Isländer wissen, dass unsere Gesellschaft durch das Geld der Amerikaner aufgebaut wurde. In letzter Zeit, seit es darum geht, dass auch Island Flüchtlinge aufnehmen soll, arbeiten die Medien genau diesen Punkt heraus, nämlich, dass Island auch einmal abhängig von fremder Hilfe war. Viele Leute scheinen wenig über die Wurzeln ihres eigenen Landes zu wissen. Und in der Schule spielt das auch keine Rolle. There was a silo in here. Hier drin war mal ein großes Silo. Are you gonna close the silo? Werden Sie das Silo zumachen? Teile davon werden geschlossen. Der Boden wird betoniert, aber diese Seite bleibt offen. Es gibt zwei Geschichten darüber, was in diesem Haus mal war. Fischmehl oder Hering? Es wurde als Heringsfabrik gebaut und dann für die Lagerung von Fischmehl gebraucht. Denn als die Fabrik endlich fertig war, verschwand der Hering aus unseren Gewässern. Als es Hering gab, herrschte hier Goldgräberstimmung. Jetzt soll es eine Halle für neue Kunst werden. Das ist ein Traumort. Ich würde gerne hier leben und arbeiten, direkt am Hafen. Deswegen verstehe ich diese Ambivalenz, die einhergeht mit der Gentrifizierung. Es ist ein Interessenskonflikt. Islands aufstrebende und aufregende Kunstszene ist so lebendig, dass sich auch Ólafur Eliasson in Reykjavík niederlässt. Einer der ganz Großen der isländischen zeitgenössischen Kunst. What's happening now is that Ólafur Eliasson got interested in artist. Ólafur Eliasson interessiert sich für das leerstehende Marshallhaus. Er und einige Galeristen haben sich jetzt mit der Fischfabrik und der Stadt Reykjavík geeinigt, dass sie das Haus übernehmen. Seitdem wird es renoviert und bald die neueste Galerie von Ólafur Eliasson. Studio und Galerie und ein paar Galeries. I don't know what to think about it. I mean, it's part of this history of the gentrification of the downtown area in Reykjavík. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Es zeigt die Gentrifizierung hier im Stadtzentrum von Reykjavík. Die Mittelklasse lebt in den Vororten. Aber junge Künstler und andere Kreative wollten wegen der günstigen Mieten hier im Downtown-Bereich des Hafens bleiben. Das war in den 90er Jahren. Und es war toll. Viele alternative Galerien und so. Aber nach der Finanzkrise 2008 wurde total auf Tourismus gesetzt. Der boomt. Alle alternativen kleinen Galerien wurden rausgeschmissen. Und stattdessen Souvenirshops und schicke Restaurants gebaut. Alles, was Touristen so brauchen. Als dann diese Idee aufkam, das Marshallhaus als Kunsthalle zu renovieren, waren alle sehr glücklich. Aber es gab überhaupt keine Auseinandersetzung darüber. Up with the Marshall House and they're all really happy to go there. But of course it's also no critical discussion about it. I'm very happy for them, but it also can have a very negative effect. Ich freue mich für die Künstler, aber es kann negative Auswirkungen auf das ganze Gebiet haben. Die Hafenarbeiter hier, die Logistik, das Be- und Entladen der Fischtrawler, das alles braucht Platz. Und es kommen immer mehr Leute, die in diesem Arbeitsbereich herumspazieren. Und dann gibt es Beschwerden. Die Hafenarbeiter seien im Weg. Sie werden verdrängt. Das ist vorhersehbar. Es passiert schon. Und wenn das Marshallhaus als Galerie wieder eröffnet, ist das das Ende für die echten Hafenarbeiter. Probably one of the weirdest experiences that I've had in London was the National Fisherman's Day. Das Bizarrste, was ich erlebt habe. Ich habe mal am Hafen Fischkisten gestapelt und Paletten sortiert. Allein. Es war sonnig und ich hatte zwischendurch mal 5 Minuten nichts zu tun, weil ich auf die nächste Ladung warten musste. Ich lehne also an einem Zaun. Da tippt mir jemand auf die Schulter. Ein alter Mann, der aussieht wie ein Tourist, fragt mich, was für Fisch in den Kisten sei. Und als ich mich umdrehe, sehe ich, dass mich 40, 50 Leute vielleicht schon seit einer halben Stunde anstarren, wie ich da ohne T-Shirt schufte. with my shirt off and wearing shorts and just in my own world with an iPad in my hair and just like just working. With the tourism, you get a lot of like walking around there. So viele Touristen laufen in Gebieten am Hafen rum, wo es viel zu gefährlich ist, nur weil sie echte isländische Hafenarbeiter sehen wollen. Icelandic fishermen at work. Sometimes your partner doesn't understand how tired you are. Manchmal versteht deine Freundin nicht, wie müde du bist. Wahrscheinlich, weil sie noch nie diesen Grad Müdigkeit erlebt hat. Wir sagen zwar unter uns Männern, dass man den Frauen immer geben muss, was sie brauchen, aber manchmal hat man einfach keine Lust. Und das ist echt schwierig in einer Beziehung. Man arbeitet so viele Tage hintereinander und wenn man dann mal frei hat, fühlt man sich wie ein Zombie. Feel Iceland, eine der angesagtesten Destinationen der Tourismusbranche. Kultur und Natur, Tradition und Supermoderne, offene Menschen und coole Musik. Feel Iceland. Basically, the unloading was on the ground floor, and then on the first floor, the whole floor was this innovation centers. Unten werden die Trawler entladen, und im ganzen ersten Stock gibt es seit neuestem ein Zentrum für Innovation. Alles rund um die Fischerei. Feel Iceland ist zum Beispiel ein typisches Produkt. Wir haben einen ganz besonderen Ansatz, wenn es um Schönheit geht. Wir wollen, dass die Leute etwas einnehmen und auf die Haut cremen. Wir sagen ihnen, dass eine Creme alleine nicht reicht. Das hier ist unser erstes Produkt, pures Kollagen, gemacht aus isländischer Fischhaut. Also muss man es einnehmen. Kann ich es versuchen? Es sieht aus wie Mehl. Es ist ein Proteinpulver. Kann ich es probieren? Okay. It's not fishy, but it's basically white powder. Es ist weißes Pulver. I mean, it has very und schmeckt nach nichts. Neutral taste. Yeah, yeah. It's not fishy. Auch nicht nach Fisch. People are afraid of that. Davor haben die Leute Angst. Aber es ist Fisch. It's made from fish skin. Es ist aus Fischhaut. So this is our, und das hier ist unser zweites Produkt. Ein Serum zum Auftragen auf die Haut. A skin serum. And it contains, of course, our collagen. And also enzymes from the cod. Auch da ist natürlich Kollagen drin und Enzyme vom Kabeljau. Sehr kraftvolle Verdauungsenzyme, die dafür sorgen, dass die Haut sich schneller regeneriert. To the other components in the serum. So it kind of, yeah. Aber Fischhaut ist nicht der gewünschte Effekt. Desired effect. It's just pure. It's no like. It's oily. Es ist ölig. Again, it's neutral. Es ist neutral. It has some kind of. Und da ist noch was drin, damit es gut riecht. Like essence in it for a good smell or. No, nothing. No. Nein, gar nichts. Keine künstlichen Zusätze, kein Parfum. No artificial ingredients or perfume or nothing like that. And this is the most active serum on the market. Es ist das aktivste Serum auf dem Markt. I would be very interested in knowing the prices. Und was soll es kosten? If I would buy it from a shop, maybe in euros, if that's possible. Well, these are high-end products. Das sind Luxusprodukte. In euros, also. Ich rechne mal um. Wir verkaufen es in Apotheken und Reformhäusern. Neuerdings auch in Dänemark. Das Kollagenpulver zum Einnehmen kostet ungefähr 60 Euro für einen Monat. For a month's dosage. Okay, so 60 euros für 300 Gramm weißes Pulver. And the serum is more expensive. Das Serum ist teurer. It's like, I think it's about 70 euros. Yeah. It takes you a month and a half to finish. Das kostet ungefähr 70 Euro. The Ocean Cluster House is all about. Da man nur zwei Tropfen like täglich braucht, reicht es eineinhalb Monate. And minimize waste. And we just both got really. Alle hier auf der Etage beschäftigen sich mit Innovationen, wie man den Fisch besser nutzen und Abfall minimieren kann. Meine Geschäftspartnerin und ich sind leidenschaftlich dabei, seit wir wissen, welche Möglichkeiten es gibt und was man alles aus Fischhaut machen kann. Luxusprodukte aus etwas, was vor 10 Jahren noch auf den Müll geworfen wurde. We chose the brand name Feel Iceland, so we want to feel the nature through our products. We're definitely using that to, and we will use that in all marketing, definitely. Okay, alrighty. Thank you. Bye bye. After hearing from the guys in London about, for example, a story how the people are coming down asking them to stop working. Seit ich weiß, dass die Geschäftsleute aus dem Innovationszentrum die Hafenarbeiter bitten, mit der Arbeit aufzuhören, weil sie ein Meeting haben. Also, das zeigt doch, dass sie keine Ahnung haben, was hier im Hafen eigentlich wirklich gearbeitet wird. Ich glaube nicht an solche Produkte. Ich benutze sie nicht. Aber ich weiß, dass es ein großer Markt ist. Die Leute wollen einfach Geld verdienen. So einfach. Sie sagen, was die Touristen hören wollen, und dann denken sie sich Produkte aus. So sieht's aus. They just spot what the tourists want to hear, what the tourists are looking for, and then they create products for them. That's just how it. Alle suchen nach Authentizität. Sie bilden sich ein, dass die Menschen hier jung aussehen, und das wollen sie auch haben. Wie ein Shangri-La. Menschen brauchen ein Shangri-La, ein Paradies. Ich kann das verstehen. It's so kind of Shangri-La. You know, people need Shangri-La. I can understand that. Sie wollen nichts Kritisches hören. Sie wollen nicht wissen, was hier politisch passiert. Dass die meisten Menschen es sich nicht mehr leisten können, hier zu wohnen und deswegen wegziehen. Sie wollen das alles nicht hören, weil sie ihr Paradies brauchen. Sie wollen dort sein, wo die Menschen noch Bezug zur Natur haben und wo die Natur dafür sorgt, dass sie jung aussehen. Und dieses Gefühl wollen sie kaufen. Feel Iceland. Feel Iceland. So I find it very ambivalent and I regret that discussion. Ich sehe das alles sehr zwiegespalten. Ich bedauere das sehr, dass es in Reykjavik keine kritische Diskussion gibt. Dabei ist es sehr wichtig, darüber nachzudenken, welche Folgen eine Veränderung für die Leute hat. Man kann nicht so tun, als gäbe es das alles nicht. In Iceland there is like a war going on between the creative classes and the more traditional. In Island gibt es regelrecht Krieg zwischen den neuen Kreativen und der eher traditionellen Industrie. Die Firma CCP sitzt auch im Hafen, im selben Gebäude wie das Maritime Museum. CCP produziert das Computerspiel EVE Online. Das ist eine Erfolgsgeschichte in Island. CCP hat viele Jobs geschaffen und viele sehen darin die Zukunft. Hardcore kittens. Die Hafenarbeiter sind hardcore und gleichzeitig weich wie Kätzchen. Ich kenne viele, die aufhören wollen, aber sie sind süchtig nach dem Geld und dem Adrenalin. Wenn man so viel körperlich arbeitet, dreckig, kalt und erschöpft ist, man fühlt sich danach immer so gut. I decided to do something else when I ended up in an accident in London. Ich habe beschlossen, etwas anderes zu machen, nachdem ich einen Arbeitsunfall hatte. Mir ist eine 1,5 Tonnen schwere Palette auf die Schulter gefallen. Es hat 2 Jahre gedauert, bis ich mich davon erholt habe. Ich habe versucht, wieder in einen der großen Fischtrawler zu springen und Kisten zu schleppen. Aber meine Schulter hat sich einfach nie wieder erholt. Dann habe ich in einer Bar angefangen. Weil ich als Hafenarbeiter so viel verdient habe, konnte ich einen der Besitzer rauskaufen und wurde selber Manager. Jetzt bin ich 25 Jahre alt und besitze meinen eigenen Nachtclub in Reykjavik. Was soll ich denn machen, wenn ich nicht mehr Fischtrawler aus- und einräume? Hier wird gerade alles so hip und Touristen kommen. Ja, vielleicht sollte ich sowas machen. Mit ihnen in die Westfjorde fahren und am Meer entlang wandern. Take them out west, walk by the sea. Letztens habe ich auf Facebook gesehen, wie jemand stolz einen Link geteilt hat und dazu erklärt hat, dass sie als Künstlerin zu einer Diskussion eingeladen war, bei der klargemacht wurde, dass die Kreativbranche die Zukunft ist und die Fischindustrie die Vergangenheit. Ich finde das arrogant und respektlos. Everybody else as the past. It's not the respectful way to treat people. There has been no translation for the word gentrification. Bisher gibt es keine Übersetzung für das Wort Gentrifizierung auf Isländisch. Ich habe kritischen isländischen Journalisten Interviews gegeben und die haben mich gefragt, was das Wort Gentrifizierung bedeutet. Das hat mich schockiert. Das war im Januar 2016. This is in January 2016. Wie kann man über einen Prozess sprechen, für den es keinen Begriff gibt? Hilda und die Hafenarbeiter. Gentrifizierung auf Isländisch. Sie hörten ein Feature von Wiebke Konnicke. Es sprachen Dimit Fay, Judith Jakob, Frauke Pohlmann, Sigrid Burgholder, Nina Lendföhr, Jonas Beck, Florian Seigerschmidt und Matthias Lühn. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Bajor und Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Wow.